Rudolf Kimelli, Iran-Experte und Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris, ist jetzt mein Gesprächspartner. Auch im Ausland, auch in Paris, hat es am Wochenende wieder Proteste gegen die Wahl gegeben und gegen das Vorgehen der Machthaber. Herr Kimelli, wer organisiert eigentlich diese Proteste? Da gibt es zwei Serien von Protesten. Die einen sind sozusagen die normalen iranischen Emigranten, die in Paris leben und dort integriert sind. Die ziehen vor die iranische Botschaft. Das sind einige hundert. Was sich außerdem am Wochenende ereignet hat, war das große alljährliche Treffen der Volksmujahedin in einem Ausstellungsgelände am nördlichen Rand von Paris. Das findet immer um diese Jahreszeit statt, war längst geplant und hatte zum Anlass nicht die Vorgänge in Teheran. Wurde natürlich sofort umfunktioniert zu einem Protest dagegen, wobei die Volksmujahedin aber betonten, sie seien nicht für Mousavi. Wie viel Einfluss haben eigentlich die Exil-Iraner auf die Verhältnisse in ihrer Heimat? Können Sie das halbwegs beurteilen? Das kann man sehr einfach sagen, keinen. Keine der Exilgruppen hat dort noch irgendwelche Strukturen und kaum eine hat Sympathien. Die Iraner haben die Zeit vor der Revolution längst vergessen. Sie sehnen sich nicht nach einem neuen Schah. Sie sehnen sich nach anderen Verhältnissen. Das ist etwas ganz anderes. Und die Volksmujahedin haben während des achtjährigen Kriegs zwischen Irak und Iran auf Seiten von Saddam Hussein gekämpft und sind seither völlig diskreditiert. Das heißt, es gibt keine Opposition im Ausland, auf die die im Inland zurückgreifen könnte? Es gibt sie nicht im Inland und die Opposition im Inland, Leute wie Mousavi, Karoubi, Khatami, würden auch auf diese Gruppen, die ich eben genannt habe, Volksmujahedin, Monarchisten, nicht zurückgreifen wollen. Das heißt, der Wunsch nach einem oder die Hoffnung auf einen Regimewechsel in Teheran, das ist eine blanke Illusion? Der müsste von innen kommen, der kann nicht von außen hineingetragen werden. So viel ist sicher. Und wie verhält sich das, wenn wir jetzt die Proteste sehen in den größeren Städten? Gibt es da eine Diskrepanz, dass zum Beispiel diese Proteste oder diese Bewegung gegen das Wahlergebnis auf dem Lande zum Beispiel im Iran gar nicht anzutreffen ist? Ich frage das auch, weil Sie natürlich das Land ganz gut kennen. Die Proteste finden statt in so gut wie allen großen Städten. Shiraz, Isfahan, Tabriz, Mashhad. Auf dem Land natürlich überhaupt nicht. Das ist ganz klar, denn die Bauern haben andere Interessen, sind mit anderem beschäftigt und dort gibt es auch nicht einmal die Strukturen, die das anfeuern könnten. Da ist auch jeder zu gut unter Beobachtung. Wir haben von Maßregelungen für westliche Journalisten gehört. Herr Kimelli, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme in den Iran haben Sie eigentlich zurzeit? Zurzeit telefoniere ich und verkehre über Internet. Das funktioniert. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Einschätzungen. Das war aus Paris Rudolf Kimelli. Er ist der Iran-Experte und der Korrespondent in der französischen Hauptstadt für die Süddeutsche Zeitung. 7:16 Uhr.